Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Folge 69 und sage und schreibe, der Mo ist auch dabei. Wir hätten es fast schon nicht mehr geglaubt, ja, aber er war noch rechtzeitig da. Wahnsinn. Mo setzt Himmel und Hölle in Bewegung, deswegen herzlich willkommen, Mo. Hallo Rio, grüß dich. Ja, hat ja mal wieder hingehauen. Ja, ne? Super. Wenn nicht, müssen wir die Sendung zukünftig auf 3 Uhr nachts verlegen. Nein, war natürlich ein Scherz. 3 Uhr nachts, genau. Wieso? Andere Leute stellen sich einen Wecker, um World of Warcraft zu spielen. Ja, das stimmt, ja, genau. Das ist. Warum richtig. Stellen wir uns da nicht einen Wecker, um die Sendung zu machen? Nein, okay. Wir behalten erstmal 18 Uhr bei. Ich hoffe es doch. Ja, die Woche war ja richtig turbulent. Ja, wir hatten ja am Mittwoch den letzten Uncast gemacht, ja, weil das sich verschoben hat. Aber ja, was in den letzten Tagen so dann noch passiert ist, das war trotzdem noch sehr, sehr interessant. Ja. Es gab Updates ohne Ende von Google-Applikationen, beispielsweise vom Google Reader gibt es ein Update für die App und auch von Google Docs. Sind Anpassungen an Ice Cream Sandwich, wo schon einige Funktionen quasi eingebaut wurden, damit das von der Benutzerführung her eben so identisch ist mit den anderen Applikationen, die bei Ice Cream Sandwich eben schon eingebaut sind. Zum Beispiel das Rechts-Links-Swipen. Gefällt dir das eigentlich so, dieses Rechts-Links, dass man überall blättern kann, zum Beispiel bei Google Docs, bei Google Reader zum Beispiel mit den Themen, so Rechts-Links? Grundsätzlich ist es eine komplett andere Bedienweise und man muss sich klar dran gewöhnen, aber grundsätzlich finde ich das sehr gut. Mhm. Ich habe es natürlich noch nicht probieren können, aber ich denke, das ist die richtige Richtung. Das ist der nächste Schritt. Ja. Man muss immer wieder ergonomisch neu überlegen und was ist das Beste und was ist von der Bedienbarkeit am sinnvollsten. Mhm. Und deswegen sind solche Entwicklungen durchaus okay. Ja. Ich empfinde es als positiv, ja. Ja. Des Weiteren gab es ein Update von der Market-App auf Version 3.3.11 und dreimal darfst du raten, wer das Update noch nicht bekommen hat. Du, ich habe auch das alte noch nicht gekriegt. Und der Witz ist, auf meinem alten Motorola ist es drauf. Ja, da ist Update drauf, aber bei meinem HTC nicht. Ja, ich befürchte, das hat was mit dem Einschalten und Benutzen zu tun. Also letztes Mal wurde die Market App bei mir, also der Market, Android Market aktualisiert mitten in der Benutzung und da ist dann auch abgestürzt, deswegen, weil auf einmal die Version weg war und da hat mir dann auf einmal gesagt, die Applikation Android Market ja, konnte nicht gefunden werden. Ich bin natürlich total erschrocken. Ich so, was ist jetzt passiert? Und dann auf einmal... Das Gerät wurde nicht mehr lizenziert. Ja, und deswegen... genau. Und dann auf einmal nach ein paar Sekunden und Neustart des Telefons konnte ich dann denn die neue Market-App benutzen. Aber bis jetzt ist eben diese Version 3.3.1.1 noch nicht drauf. Ich habe immer noch die 3.1.5. Ich habe allerdings schon geguckt, es gibt einmal einen Download-Link, das will ich aber nicht machen, für das manuell lieber nicht installieren. Ich habe ja, schlechte Erfahrungen mitgemacht. Und die Änderungen beziehen sich zum Beispiel, also auch wieder natürlich kleine Anpassungen für Ice Cream Sandwich, ja, Bedienbarkeit etc. Und es ist jetzt möglich auszuwählen, ob zum Beispiel ein automatisches Update nur mit WLAN erfolgen soll. Das ist nämlich ganz wichtig. Die Applikation, da denken die meisten Leute nicht dran, wenn man da automatisches Update auswählt und man ist unterwegs und dann wird es tatsächlich auch über 3G geupdatet. Das dauert nicht nur Ewigkeiten, sondern das geht vom Download-Kontingent dann ab. Ja, und ruckzuck ist man dann über seinem Limit drüber, wenn es große Applikationen sind. Ich sag nur Google Maps und so. Ne? Ja, und ja, dann kann das schnell passieren. Und jetzt kann man einstellen bei der neuen Market-Version, dass eben nur dann geupdatet werden soll, wenn das Telefon mit WLAN verbunden ist, zum Beispiel. Mhm. Das finde ich ausgezeichnet, weil mich hat das ein bisschen gestört. Ja. Also nicht unbedingt wegen dem Kontingent, ja, also ja, wegen 3 Megabyte fange ich nicht gleich an zu heulen, aber die Geschwindigkeit, also dann hat man endlich mal Empfang und denkt, oh cool, jetzt kann ich mal gucken, ob Mails da sind, und dann wird der komplette Traffic dann gefressen vom Update. Mhm. Also es ist dann schon nervig. Ja, genau, wenn man auf einmal irgendwas machen will unterwegs und man stellt fest, oh nein, der macht ja gerade ein Update. 5 Minuten später, je nach Verbindung auch 10 Minuten später und so weiter und so weiter. Ja, der Witz ist, wenn halt eben eine Verbindung da ist, also vorher war es halt eben, was weiß ich, was ein Gebiet ohne Empfang, und dann auf einmal ist Verbindung da, dann geht der Sync los, dann macht er, wenn du den Market offen hast, das ist tatsächlich ein Update, der macht dann noch ein Update, da brauchst du nichts mehr machen mit dem Gerät. Ja, klar. Das ist, weil da kannst du aufmachen, was du willst, da hat nichts mehr Internetverbindung. Ja, genau. Selbst der Browser sagt dann, es wäre kein Internet da. Also ich sag mal, wenn man zum Beispiel nur GPS-Empfang hat, ist ein Update von Google Maps eine ziemlich schlechte Idee. Ja gut, inzwischen ist es aber auch nervig groß geworden. Ja, also, ja, das stimmt. Ich bin mal gespannt, wann wir die 100 MB-Grenze durchbrechen. Oi, ja. Ich hoffe, dass es wenigstens bis dahin ein App2SD gibt. Für Maps, ja. Ja, ja. Da gibt's zwar wieder ein paar andere Probleme. Da müsste erstmal realisiert werden, dass man eben Widgets auch dann nutzen kann, wenn die App auf der SD-Karte installiert ist, weil das ist ein Riesenproblem. Ich verstehe ja auch warum. Die SD-Karte wird ja erst angesteuert, wenn das System geladen ist. Ja, dann dürften eben auch nur die Widgets eben auch erst erscheinen, wenn das System komplett geladen ist. Da müsste man sich vielleicht mal vom OS-Design noch ein paar Gedanken machen, dass das ermöglicht wird auf jeden Fall. Wobei, wenn ich mir jetzt so das angucke mit dem Galaxy Nexus, da gibt es ja auch keine SD-Karte-Einschub mehr. Aber dennoch gibt es eine Unterscheidung zwischen SD-Karte und dem internen Speicher. Also ist es schon ein bisschen nervig und undurchsichtig. Da müsste vielleicht mal komplett was überarbeitet werden, dass einfach alle eingesetzten Karten oder allen vorhandenen Speicher einfach als ganz normaler Speicher vollkommen und komplett zur Verfügung steht. Boom. Ja. Okay, also weiterhin hat es einige Korrektur gegeben bei Google Plus. Auch da gab es ein neues Update von der App. Die sieht jetzt schon wieder ein bisschen anders aus. Auch wieder Richtung Ice Cream Sandwich gemünzt. Ja. Also das ist jetzt bei Google Plus, bei dieser Google Plus App ist das jetzt schon ein paar Mal passiert, dass die so ein bisschen verändert wurde vom Design her. Und jetzt schon wieder, allerdings sehr zum Positiven, das sieht jetzt richtig gut aus. Und wie gesagt, wird auch an oder ist auch an Ice Cream Sandwich angepasst. Ja. Interessant ist, das wollte ich noch dazu sagen, dass also YouTube jetzt eine Google Plus Integration bekommen hat. Für Chrome gibt es eine Extension für Google Plus, um jede Seite zu plussen. Ja, fällt kein anderes Wort dafür ein. Also es ist wirklich so, Google wird zu Google Plus. Also alles dreht sich jetzt um Google Plus, und auch, wir haben es ja schon gesagt, bei Ice Cream Sandwich wird Google Plus standardmäßig installiert wird vorhanden sein im Betriebssystem und auch aktiviert werden, standardmäßig. Und das heißt, Google setzt voll und ganz auf Google Plus. Und das ist quasi dann das Herz von Google. Interessant. Also mutig sind sie. Das muss man wirklich lassen. Mutig ist Google. Ja gut, aber das war ja klar, dass das zukünftig, sage ich mal, die Zentrale werden soll, von dem alles ausgeht. Die Benutzer waren da, oder die viele Benutzer von Google waren da offenbar nicht so fest der Meinung. Die sind teilweise schockiert darüber, dass das passiert. Weil die Google Plus komplett ablehnen und jetzt auf einmal alles Google Plus ist. Auf einmal, ja, alles wird in Google Plus integriert. Du kannst dir nicht vorstellen, ich meine, das gehört zwar jetzt nicht hierher, aber du kannst dir nicht vorstellen, was letzte Woche los war, wegen dem Google Reader, was da passiert ist, ja, weil das designmäßig umgestellt wurde und Google Plus integriert wurde. Also da hat man ja gedacht, die Welt geht unter. Vielleicht war das die Apokalypse, dass die Maya, vielleicht hört deswegen der Maya-Kalender auf, ja. Der Google Reader ist geändert worden. Also, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, dass viele Leute es so negativ sehen. Also, da muss man sich abfinden. Google wird zu Google Plus. Bang. Ganz einfach. Und Android wird ein essentieller Bestandteil werden von Google Plus und umgekehrt. Google Plus wird essentieller Bestandteil von Android werden. Also, das ganze Sharing und so weiter und so weiter, das wird alles optimiert werden für Google Plus. Finde ich eigentlich von der Idee her ganz gut. Kann natürlich auch verstehen, dass manche Leute, die sich halt jetzt an etwas gewöhnt haben, dass die sich vielleicht jetzt dann wieder umgewöhnen müssen. Aber alles wird möglich sein, wenn man halt eine entsprechende App dann installiert. Also wer nach wie vor dann eben aufs Twitter sharen will, der kann es dann auch tun. Das ist ja unglaublich, ich gehe jetzt in meine Reda rein. Ich war da jetzt schon lange nicht mehr drauf, weil ich den ja eigentlich nur auf dem Handy. Das ist ja gar nichts. Was geht denn? Das sieht ja alles anders aus. Das sieht ja aus wie Google Plus. Ja, genau, ja. Ich meine, gut, natürlich versteckt man das nur. Screw you, Ja, das muss man aber angucken, inwieweit auch die Funktionalität sich geändert hat jetzt hier, ja. Ja, man merkt, hey, ich bin mit dem Handy, merkt man schon, dass man da auf die Seiten eigentlich gar nicht mehr so oft drauf geht. Naja, gut, okay. Also, wie gesagt, die Google Reader-App übrigens, die ist nicht so stark überarbeitet. Das hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass die sich dann auch designmäßig so an dieser Webversion orientiert. Aber da ist es noch länger hin, offenbar. Da wurde noch nichts gemacht. Ja. Ja, du hast letzte Woche über Duke Nukem 3D was gesagt. Ich hab's mir gekauft Und die Steuerung? und hab's nach 5 Minuten wieder zurückgegeben, weil, also die Steuerung, also ich hab's probiert, hab's, nein, das geht nicht, das geht schon mal gar nicht, Ich hab dir ja. ja gesagt, die Steuerung ist richtig, naja. Also das Spiel sieht wirklich gut aus und wer mit der Steuerung zurechtkommt, der wird da wirklich seinen Gefallen dran finden. Es sieht wirklich so aus wie das Original. Ja? Und da kommt gleich wieder Spaß auf. Leider fehlt die Titelmelodie. Das fand ich sehr, sehr schade. Aber also die Steuerung, da muss ich erstmal gucken, Moment, wie geht denn das? Und dann habe ich mir das angeguckt, wie da gesteuert wird und habe das probiert und dann habe ich gesagt, okay. Das war's, ja. Also meine Finger tun nach 5 Sekunden schon weh. Das geht nicht, das geht gar nicht. Also Ende. Ich bin nur an die Mauer gelaufen, ja. Ich hab 20 Sekunden gebraucht, bis ich so ein lame Monster, ja, im Fadenkreuz hatte und erschossen hatte. Also nee, das geht nicht. Der Rio, weißt du, wie so ein Aufziehmensch, so tok, tok gegen die Wand, so tuff, dann wieder Ja, umgedreht, andere Wand, ja. tuff, wieder zurück. Ja, und hinter mir hat ein Gegner gestanden, der hat mir als eine eingeschenkt. Nein, nein, das geht nicht. Also. Ah, Ich hab dich ja gewarnt, die ja. Steuerung ist ziemlich mies. Gut, also das habe ich dann damit abgehakt. Allerdings, es war noch was anderes letzte Woche passiert wegen diesem Duke Nukem 3D. Ich weiß nicht, ob das da zu dem Zeitpunkt, als du das hier berichtet hast, ob das schon geändert war oder nicht. Das ist ja eine Paid-App, die kostet, glaube 79 Euro Cent oder was, 99 Ja, Cent? 70 Cent, irgend Ja. sowas mit drin. Und da ist normalerweise geht man davon aus, wenn man eine Paid-App kauft, da ist keine Werbung drin. Ja. Aber genau das war der Fall. Also trotzdem, dass man die App gekauft hat, war zusätzlich noch Werbung eingeblendet. Ja. Und da, das hat also sowohl die Redaktionen, die das Spiel getestet haben, als auch die Benutzer ziemlich erzürnt. Und da hat jetzt zumindest der Anbieter da reagiert und hat die Werbung jetzt komplett aus dem Duke Nukem 3D rausgenommen. Also da ist jetzt keine Werbung mehr im Spiel drin. Dann warten wir jetzt noch drei Updates ab und dann wird es auch steuerbar. Ja. Also dann würde Kaufst du ich. es dir dann wieder? Also wenn ja, wenn die Steuerung akzeptabel ist, dann werde ich mir das auch kaufen. Ja, also definitiv, da werde ich es auch behalten, meine ich. Ne? Also auf jeden Fall, das ist die Steuerung war das Einzige, was mich gestört hat. Ja, so sieht das aus. Ich möchte mal auf was eingehen. Ich habe es die Woche zwar verfolgt, aber ich hatte keine Zeit, mich da jetzt da reinzuklinken. Und zwar hattest du einen sehr regen Wechsel mit dem Tilo. zum Thema G-Talk und Erreichbarkeit bei Offline und so weiter. Da wollte ich jetzt nochmal, ich gehe mal davon aus, dass der Thilo zuhört, nochmal erwähnen, wenn man einen schlechten Empfang hat, also mal Empfang, mal nicht, so immer im Wechsel, dann kommt es vor, dass Nachrichten als gesendet drinstehen, aber nicht ankommen. Das kann ich bestätigen, das ist schon sehr häufig passiert, weil ich halt eben wo arbeite, wo der Empfang sehr mies ist und ständig die Verbindung abbricht. Und ich habe schon einige Male geschrieben und habe gedacht, sie wäre versendet. Rio kann es bestätigen. Ja, und sie ist nicht angekommen. Umgekehrt ist es funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt geschrieben bekomme, dann kriege ich es halt dann, wenn ich Empfang habe und es ist dann auch da. Aber wenn ich was verschicke durch dieses Wechselspiel, der scheint es ab und zu nicht zu raffen, dass kein Empfang da ist. Und ja, und sagt dann, ja, okay, hab ich gesendet. Oder meinetwegen sind die Pakete fragmentiert gewesen, irgendwas, keine Ahnung. Es passiert aber sehr häufig, muss ich sagen. Also Ja, schon also einige Male. ich habe das jetzt auch schon des Öfteren mitbekommen, dass Leute probiert haben, mir Nachrichten zu schreiben. Es ist einfach nicht angekommen. Da muss noch was gemacht werden bei dem G-Talk. Definitiv. Weil sonst gefällt es mir das ganz gut. Was wirklich jetzt funktioniert, das hat offenbar Google ganz still und heimlich gemacht. Das habe ich auch da dann bei diesem Austausch ja, gesagt. Also offenbar hat Google da ganz still und heimlich eine Offline-Message-Funktion eingebaut. Der Thilo hat das ganz richtig gesehen, dass die da tatsächlich vorhanden ist. Man kann das machen. Das war bis vor kurzem noch nicht, definitiv nicht. Aber wenn jetzt jemand offline ist, kann man dem tatsächlich eine Nachricht schreiben und dann steht zwar da in einem roten Text, ja, Messages you sent will be delivered when, also der Kontakt, ne, wieder online ist. Comes online. Und da muss ich sagen, das ist sowas Wichtiges. Also ich hätte eigentlich erwartet, dass es das eine riesen Pressemeldung wert ist, so eine Funktion, dass jetzt G-Talk Offline-Nachrichten zustellen kann. Weil das ist ein Riesending. Ja, es gibt noch einen kleinen Kritikpunkt, den man hier ganz klar erwähnen muss. Manchmal ist die Zeit, bis G-Talk erkennt, dass man überhaupt online ist oder dass jemand anders online ist, so dermaßen versetzt. Also sagen, du gehst jetzt online, ja, und dann dauert es manchmal ewig lang, bis ich dich überhaupt online sehe. Ja, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also da hatte ich jetzt bisher noch keine größeren Probleme. Also ich kenne ja auch jetzt immer direkt, wo auch ein Android-Handy hat und wo ich also direkt nebeneinander auch halten kann. Und da ist es wirklich nur so ein paar Sekunden, bis ich da angezeigt wird. Ja, das war auch immer, ich weiß nicht, zwischen uns halt. Wir haben das ja umgekehrt ja auch schon Ja, gehabt, wo du gesagt vermutlich. hast, du bist gar nicht online. Ja. Dabei hatte ich das Handy schon 2 Stunden Also an. ich schätze, das hat auch wieder mit deiner Verbindung zu tun, dass auch da wieder Schwierigkeiten auftreten, wenn ständig gewechselt wird, offline, online, offline, online, also Verbindung, keine Verbindung, ja und so weiter. Oder auch, wenn zum Beispiel gewechselt wird von 3G auf WLAN, da gibt es auch immer wieder Probleme. Ja, wenn das zu häufig passiert, dann kommt alles durcheinander und irgendwie geht dann gar nichts mehr. Ja, bei einem G-Talk. Übrigens nicht nur bei einem G-Talk ist es so. Ja. Es Ja, das scheint auch ist bei bei Google allen Plus Geräten aufzutreten. so. Ja. Und also da kriege ich auch manchmal keine Benachrichtigung, wenn ich ständig wechsle. Ja. Also wenn ich zum Beispiel aus dem Haus gehe, ja, gehe raus, da bucht sich ein in 3G. Ja. Und und gehe dann wieder zurück, ja, weil ich was vergessen habe und dann bucht er sich wieder ins WLAN an, dann gehe ich wieder raus, wieder 3G und dann kann es sein, dass ich da überhaupt nichts, gar keine Verbindung mehr kriege und dann muss ich kurz die Datenverbindung ausschalten. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, aber ja, da muss Google auch was machen. Der Mo ist müde bestimmt. Ich? Ja, du bist Das müde. kannst du ja vorstellen. Ich bin ja schon ganz, ganz früh wach und muss für den ganzen Tag am Arbeiten. Du hast mich gähnen gesehen, oder? Ja, genau. Du, ich gebe dir einen Tipp. Gähne einfach herzhaft. Weil das sieht wirklich aus, als ob du irgendwie was verabreicht, so Gift verabreicht bekommst und das Gesicht so hört sich so. Gähne einfach drauf los. Ja, gähne einfach. Dann gähne ich auch mit und die Zuschauer gähnen und dann machen wir eine Dann machen wir das Gähnenparty. in Gruppen, Genau, mal genau. Gruppengähnen. Okay, Dann hast also. du was geschrieben über die internationale Raumstation. Ja, genau. Und das ist interessant. Google macht ernst mit Android in Space. Ja, die hatten ja schon so Nexus S mal hochgeschossen mit dem Wetterballon, war es, Genau, glaube ja. ich, genau. Und das ging also bis in die äußeren Schichten der Atmosphäre. Und da hat man schon den richtigen Weltraumblick so gehabt. Sehr schön. Und jetzt ist es also auch tatsächlich so, dass ein Nexus S oder glaube ich sogar mehrere Nexus S an Bord der internationalen Raumstation ISS sind. Und dort werden die für was auch immer genutzt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, die Leute dort wissen, dass man dort einen Geocache locken kann. Also die Astronauten dort sollten sich ganz schnell eine Geocaching-App runterladen, zum Beispiel das CGeo. Und dort können die dann nämlich einen Cache locken. Auf der internationalen Raumstation liegt nämlich ein Geocache. Und Das der ist ist nicht dein Ernst, doch oder? da und der ist zu locken. Ja, der ist zu locken. Bisher hat noch keiner gelockt. Sehr klar. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob Ja, man wer hat den platziert? ja, ich weiß nicht genau. Der ist auf jeden Fall offiziell eingetragen bei geocaching.com. Ja, Nee. doch. Hammer. Ja. Ja, vielleicht. Ach so, vielleicht ist es. Ja, das kann natürlich sein. Das ist ein Geocache, der wurde von jemand gelegt, ne? Ja. So als Bombe oder so. Wer Nein. entlockt, der sprengt die Station in die Luft. Nein, nein, nein. Nein, Spaß beiseite. Ah, also. Irgendeiner muss ihn ja gelegt haben. Ja, Und genau. irgendjemand Offizielles, weil ich meine, so einfach so irgendwas platzieren da drin ist nicht. Nein, nein, das muss schon. Ich meine, es gibt dort ja viele. Ich habe ja auch einen Cache gelegt Es war in der. bestimmt Thomas Reiter. Nein, ich habe auch einen Cache gelegt in der Nähe des Max-Planck-Instituts für Astronomie. Und da kam dann auch auf einmal ein Log-Eintrag so: Ha, da denkt man nichts Böses. Auf einmal ist direkt neben meinem Arbeitsplatz ein Geocache. Da musste ich natürlich gleich hin im Wald und habe den gelockt. Ja. Also auch die Leute dort, da sind auch schon Geocacher vertreten. Ja. Gut, also ISS, Nexus S übernimmt die ISS. Jawohl, Android in Space, Realität. Ja, will ich mal sehen, wenn die ISS auf der Umlaufbahn gehalten wird durch Berechnungen von einem Android-Handy. Das wäre doch was. Genau. Dann hat die ISS irgendwelche Laser an Bord und dann muss Menschheit zerstören, weg. Rio, Rio, Rio, deine Fantasie. Ja, Mann. Ich warte sowieso drauf, dass mein Handy irgendwann mein Leben übernimmt, so komplett, ja. Und alles für mich beantwortet, alle Nachrichten schreibt und so und ich dann komplett Ich mache mit überflüssig dir mal bin. ein Spielchen. Ich mache mit dir mal ein Spielchen, ja. Wenn einer von uns beiden, ja, in Zukunft irgendwann mal Zeitreisen erfindet, ja, Haha. dann treffen wir uns in 2 Sekunden jetzt hier vor der Kamera. Okay. Hallo? Ne, Nee, okay. sorry, also wir werden es wohl nicht tun. Unwahrscheinlich. Ja, ziemlich. Gut, ICS, Ice Cream Sandwich, bringt auch noch eine Neuerung mit, die so verborgen ist. Nach der schönen Oberfläche und alles, bringt es dennoch was unter der Oberfläche und zwar eine native GPU-Unterstützung. Also das heißt, ein spezieller Grafikprozessor, wenn der vorhanden ist, wird der speziell direkt unterstützt und das resultiert dann in einer sehr, sehr flüssigen Oberfläche und einem schnelleren Telefon an sich. Also alle die jetzt schon ein High-End-Gerät haben und auf das dann eben Ice Cream Sandwich kommt, die können sich darauf gefasst machen, dass das Handy um einiges schneller wird, denn diese GPU-Unterstützung macht ziemlich viel aus und lässt dann natürlich auch dem normalen Prozessor sehr viel mehr Zeit für die Aufgaben auszuführen und somit eben das gesamte System zu beschleunigen. Natürlich abhängig von der Hardware, darf man nicht vergessen. Ne? Manche älteren Generationen Handys könnte es sogar nach hinten losgehen. Aber Sicher. ja, gut, wir brauchen gar nicht drüber, weil wahrscheinlich kriegen diese Geräte, von denen ich spreche, überhaupt gar kein Wollte es ICS. Also gerade eben insofern. sagen, also man kann davon ausgehen, dass nur die neueren Geräte eben Ice Cream Sandwich bekommen. Man kann sich ja vorstellen, wenn das Nexus One schon kein Ice Cream Sandwich mehr bekommt, da ist die Messlatte dann doch etwas höher gelegt. Es gibt zwar keine Hardware-Beschränkung, das heißt theoretisch läuft das auch auf einem Nexus One, aber man darf nicht damit rechnen, dass ein Hersteller für seine Telefone, die jetzt, sagen wir mal, älter als ein halbes oder dreiviertel Jahr sind, da braucht man nicht unbedingt damit zu rechnen. Das wäre also wirklich sehr, sehr großzügig schon von dem Anbieter. also das wird auf jeden Fall die Bedienung grundlegend nochmal verändern, weil es wirklich sehr, sehr viel bringt bei diesen neueren Handys. Vor allem übrigens genau Dual-Core-Handys und Quad-Core-Handys in Zukunft, die werden einen massiven Geschwindigkeitszuwachs bekommen, weil Dual-Core wird ja in der jetzigen Version überhaupt nicht unterstützt offiziell vom Betriebssystem aus, von der Betriebssystemebene. Dieser zweite Prozessor kann erst dann richtig ausgenutzt werden, wenn eben Ice Cream Sandwich drauf läuft. Und da kann man sich dann auch auf was gefasst machen. Also gerade du, da kommen wir später noch dazu, du kannst dich da wirklich freuen. Du wirst da quasi ein neues Handy bekommen. Ja, ja, abwarten. Ja, ja. Abwarten. Genau. Was ist denn eigentlich mit dir? Ja. Dein Countdown läuft ja auch noch. 14 Tage hast du gesagt, ne? Wo sind wir beim Countdown? 14 Tage bis 3 Wochen. Ja, Ice Cream Sandwich gibt's ja noch gar nicht. Ja, wie? Nein, Ice Cream Sandwich gibt's noch nicht. Ich wurde vorgestellt. Dann hast du gesagt, in 14 Tagen will ich's haben. Nein, ich habe gesagt, ab Erscheinen vom Galaxy Nexus. Das Galaxy Nexus wird das erste Telefon sein mit Ice Cream Sandwich. Vorher wird es nicht auf dem Markt geben. Und das ist natürlich der Punkt, von dem aus ich zähle. Das habe ich aber auch gesagt. Bitte nochmal Podcast anhören. Das habe ich auch so gesagt. So einen Podcast höre ich doch gar nicht. Ja, genau. Ich weiß, immer dieser ja, komische da in dem roten T-Shirt, das kann man ja nicht mehr anhören. So. Nein, also es ist tatsächlich so, das ist der Punkt, wo es zählt. Natürlich, wenn Ice Cream Sandwich rauskommt. Es wird ja immer noch dran gearbeitet im Hintergrund. Es gibt noch keine 100% fertige Version. Immer noch nicht. Die wird es erst geben, wenn das Galaxy Nexus auf dem Markt ist. Und das wird, ich glaube, Mitte November sein. Genau. Ja, aber nicht bei uns. Das kommt wahrscheinlich raus. Ich bin noch am Überlegen, ab wann ich das dann, ab welchem Start ich das zählen soll. Ab dem US-Start des Galaxy Nexus oder eben das Galaxy Nexus bei uns. Wobei, Mo, es kann durchaus sein, dass, und so sieht es danach aus, dass das Galaxy Nexus zuerst bei uns startet und dann erst in den USA. Also ich habe ja im letzten Podcast habe ich ja ein Datum genannt. Ich müsste jetzt nochmal gucken. Mhm. Ich glaube, das war der 17. Mhm. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ja. Müsste jetzt auf die eigene Webseite gehen und ganz gucken. Ganz genau, wissen wir es ja auch nicht 100%, das kann ich immer noch verschieben. Aber ich glaube, dass es bei uns zuerst rauskommt. Ich meine, ich hätte da was gehört darüber beim Android Central Podcast. Und Hintergrund ist wohl der... 17. November, Entschuldigung, ich hab nochmal geguckt, 17. November soll die europaweite Version... veröffentlicht. Damit wäre Europa dann eben als Erste dran. Ich glaube, Hintergrund war der, so haben die das gesagt, wenn ich das noch richtig mich erinnere, weil es eben bei uns ein Urteil gab gegen Samsung und die haben probiert oder die haben es geschafft, das Galaxy Tab, die Markteinführung zu verhindern, beziehungsweise eigentlich nicht geschafft, aber zu stoppen. Und damit es nicht wieder passiert, wollen die wohl deswegen zuerst das Gerät in Europa rausbringen, weil dann kann erst eine Gerichtsverhandlung oder sowas beantragt werden oder der Stopp des Gerätes, erst wenn es erschienen ist. Wenn sie jetzt in den USA das Gerät rausbringen, könnte eventuell Apple verhindern, dass das Galaxy Nexus bei uns überhaupt erstmal erscheint. Ja. Weil unsere verrückten Gerichte bei uns, denn traut man ja schon mittlerweile alles zu. Ja, also inzwischen ist ja so, dass jetzt so langsam auch Gegenwehr passiert und ich meine, Apple hat ja eine auf die Mütze bekommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ja. Und zwar ganz in der Nähe hier, und zwar in Mannheim, hat das Gericht entschieden, ja, dass eben Patente verletzt werden von Motorola. Und das könnte dazu führen, über Umwege wohl bemerkt, ja, dass eventuell auch der Verkauf hier blockiert wird. Also, von Apple in dem also, Fall. Aber es gibt einen Punkt, wo die eben Vorteil sind, weil Apple nämlich abgespalten ist hier in Europa. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ist es Europa oder nur Deutschland? Auf jeden Fall ist es hier die Apple GmbH. Insofern kann es passieren, dass auf Grundlage dieses Urteils vielleicht keine iPhone- oder iPad-Geräte mehr importiert werden dürfen. Das heißt aber nicht, dass sie dann nicht verkauft werden aus den Legern, die da sind. Genau. Also das ist auch der Fall, so was ja auch bei einem Samsung Galaxy Tab, dessen Verkauf in Anführungszeichen bei uns eben verboten wurde. Dieser Verkauf zählt natürlich nur für die Lieferungen an Firmen, aber die Firmen, die bereits die Geräte haben, dürfen die auf jeden Fall an den Endkunden weiterverkaufen. Deswegen gibt es immer noch Galaxy Tabs zu kaufen. Also wer ein Galaxy Tab 10.1 will, das ist eines von den besten Tablets, die es überhaupt gibt, die sind zu bekommen. Genauso wird es auch hier sein, und zwar nicht über Umwegen, lieber Mo, sondern direkt. Damit ist der Import von iPhone und iPad gestoppt. Es ist nur so, dass es erstmal nicht großartig ins Gewicht fällt, weil eben Apple in Deutschland genug Geräte vorrätig hat, um den Bedarf zu decken. Und zwar für eine relativ lange Zeit, jedenfalls vermute ich länger, als es dauert, bis jetzt Apple gegen dieses Urteil nochmal Widerspruch einlegt. Mhm. Ja? Ja, gut, ich hoffe ja, weil das ist ja jetzt, wie gesagt, so eine kleine Ohrfeige zurück, ja, dass die vielleicht langsam mal vernünftig werden und aufhören mit dem. Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist, warum das gemacht wurde. Manche sehen da drin auch einen Versuch, etwas zu umgehen. Es gibt da noch mehrere Verfahren gegen Apple, unter anderem eins wegen der, es ist nicht der richtige Ausdruck, aber eben weil Apple Patente zu stark ausnutzt, um die Konkurrenz zu schädigen. Ja, da wird auch untersucht, inwiefern das in Ordnung ist. Und manche spekulieren, dass jetzt Apple aus Absicht diesen Termin verpasst hat. Deswegen hat das Gericht nämlich auch so entschieden, übrigens, verpasst hat, damit eben dieses Argument, Apple würde zu aggressiv versuchen, die Konkurrenz kaputt zu machen, entkräftet wird. Ja, und dann können die nämlich sagen, ja, wie, die anderen machen das doch mit uns auch, jetzt dürfen wir keine iPads und keine iPhones mehr verkaufen, was soll das? Ja, und darauf wird halt spekuliert. Also es ist ein riesen Durcheinander und es ist immer noch ein politisches Taktieren. Der Fall übrigens wurde deswegen so vor dem Gericht in Mannheim entschieden, dass übrigens dafür zuständig ist, auch tatsächlich, weil nämlich Apple nicht erschienen ist zur Gerichtsverhandlung. Also kein Vertreter von Apple, kein Anwalt ist erschienen. Und entsprechend blieb dem Gericht da auch nichts anderes übrig, als eben dem, wenn kein Einspruch da kommt, keine Verteidigung, dann hat Motorola deswegen eben Recht bekommen in dieser Instanz. So einfach ging das. Also es ist schlecht, sich das fragen, haben die gepennt? Sind die vor Gericht entschieden, weil sie gewusst haben, dass sie eh keine Chance haben gegen Motorola in diesem Verfahren? Oder sind die einfach nicht erschienen, weil sie das Urteil bewusst so haben wollten, damit die das anführen könnten, um politisch zu taktieren gegen die EU? Also du musst auf jeden Fall einfach mal die Eingangstür von Apple beobachten. Kommt da jetzt in kürzester Zeit jemand raus mit einem riesen Karton in der Hand und einer Aktentasche dabei, dann weißt du, das war er, der es verpennt hat. Ja, vermutlich. Außerdem, ich mache mir eh keine Gedanken eigentlich mehr über Importe, weil bis die Geräte da sind, ja, sind die Akkus eh alle leer. Ja gut, okay, aber noch zu was anderem, das habe ich schon hier auf dem Screen, und zwar, es geht um eine App, die dass die vielleicht noch, oder zumindest sowas ähnlich, vielleicht nicht gerade die App, aber so eine Art von App könnte vielleicht noch die Printmedien retten vor dem absoluten Untergang. Und zwar ist das die Kuba Paperboy App. Und mit der ist es möglich, dass Printmedien interaktiv werden. Und zwar, es ist kaum zu glauben, dass die alten Medien das tatsächlich zulassen, aber es ist tatsächlich so. Und bisher war das, gefragt, ja. Bisher war das Ganze kaum bekannt. Ich habe mich auch gewundert, als ich das letzte Woche gelesen habe. Es ist so, wenn man zum Beispiel etwas liest, ja, dann kann man diese Seiten einfach abscannen oder fotografieren mit dem Handy und dann wird weitere Informationen gesucht, ja, im Internet, beispielsweise zusätzliche Artikel, Videos, Wikipedia-Seiten oder Inhalte, die der Anbieter speziell im Internet hinterlegt hat, ja, und dann eben ja sozusagen auch die Artikel sharen kann. Also das muss man sich mal vorstellen, man fotografiert zum Beispiel eine Seite oder einen Artikel in der Zeitung. Ja? Mhm. Und im Internet hat man den Vorteil, ja, ich kann es zum Beispiel auch einen Bekannten schicken. Ja? Jetzt mache ich ein Bild davon, der verweist auf eine Seite, die den Inhalt in Worten hat, also in Text, ja, mit Bilder oder Multimedia-Inhalte etc. Also nicht einfach nur das Bild, sondern tatsächlich den Artikel bereithält im Internet und schickt den Link dann zum Beispiel an Leute, denen ich das geschickt habe, per Mail, ja, etc. Also das ist schon quasi, Printmedien werden internettauglich. Und es geht auch sogar noch weiter. Einige Zeitungen haben bereits solch eine kleine, ein kleines Symbol auf der Seite. Und das zeigt an, dass dort spezielle Inhalte im Internet zur Verfügung stehen. Und wenn man dann sieht aus wie ein Auge, abscannt oder fotografiert, dann kommt man zu diesen speziellen Inhalten im Internet. Also wenn man mal in der Zeitung irgendwie so ein komisches Zeichen sieht, wo aussieht so wie ein Auge nebendran, ja, dann ist das von diesem Paperboy. Und da liegen dann weitere Inhalte bereit. Ja? Also sowas wie ein QR-Code noch zusätzlich. Ja? Zusätzlich zu dem Abscannen von den Artikeln. Ja? Ich sag immer Abscannen, das ist kein Abscannen. Also ich mache ein Foto vom Artikel, das Programm erkennt quasi, was für ein Artikel das ist und ruft den Artikel im Internet auf und du kannst den dann sharen mit jemandem. Ich meine, das Nutzen von QR-Codes zum Beispiel, das ist ja nichts mehr Ungewöhnliches. Nein, das haben ja viele Zeitschriften, gerade so Game- oder Elektronikzeitschriften, da ist es schon Standard geworden. Genau. Und jetzt ist es so, dass hier die Inhalte, ja, mit über 2000 digitalen Newspapern verglichen werden, also mit 2000 digitalen Publikationen. Bisher, wo ich das noch nicht gewusst habe, ja, sind 85 Zeitungen und Zeitschriften unterstützt worden in Deutschland, Schweiz und Österreich. Und jetzt kommen noch Hunderte dazu aus den USA, England, Kanada und so weiter. Also, boah, so ganz still und heimlich lief das so nebenher. Ich weiß nicht, warum das in den Medien kaum gesagt wurde. Also ich habe nie was darüber gehört, bis ich eben letzte Woche diesen Artikel entdeckt habe, ja, der bei Talk Android erschienen ist. Genau. Also sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Das könnte den Hintern der alten Medien noch retten. Ja, keine Kraftausdrücke, das hast du gut gewählt. Ja, ne? Genau. Ja, und wer jetzt so viel gelesen hat, ja, und dem sein Kopf raucht, der braucht doch ein gescheites Wallpaper, ja, ein gescheites Wallpaper, und da kannst du natürlich nur eins geben, ja, das Nyantroid Wallpaper. Okay. Nyantroid. Und zwar ist das kommt das von einer von dieser Nyan Cat. Ja, da gibt's so ein, das ist eigentlich eine Animation, ja, mit einem Lied, das übrigens von Miku Hatsune gesungen wird. Und die singt den ganzen Text einfach nur Nyan, ja. Nyan, Nyan, Nyan, Nyan, Nyan. Und das läuft da im Hintergrund ab. Und das ist total nervig, ja. Weißt du, Miku Hatsune... Das Lied ist nervig. Ja, nicht nur das Lied. Das ist also dieser Vocaloid, ne, da Miku Hatsune und... ja, das Lied ist total nervig und die Animation ist furchtbar grausam und schlecht und das wurde innerhalb von ein paar Monaten zum absoluten Internetkult. Ja, und die Nyan Cat ist überall. Einfach mal in YouTube Nyan Cat eingeben. Ja, da gibt's hunderte von, tausende von verschiedenen Videos. Und das Urvideo ist einfach nur eine Katze, wo Regenbogen hinten rauskommt, ja, hüpft so auf, dem Bildschirm rum und das Lied läuft dazu. Und da gibt es sogar endlos Lieder dafür, also so endlos Schleifen. Ganze Webseiten, wo endlos dieses Lied läuft. Ja. Wow. Ich hab's mal geschafft, da gibt es eine Seite, wo man die Zeit messen kann. Ich hab's geschafft, glaube 3800 Sekunden lang, ohne Unterbrechung anzuhören. Ja. Yay! Okay. Da ist man dann kurz vom Wahnsinn, oder? Ja, also irgendwann ist es dann so schlimm, wenn dich dann jemand anspricht, ja, dann ist die Tastatur kaputt, ja. Ja, das ist dann sowas wie, wir haben ja früher mal gesagt, ich dreh durch. Ja, genau. Also, das ist einfach schon so schlimm, ja, dass es schon wieder cool ist. Ja. Aber das hat man ja öfters bei diesen Internet-Meme-Geschichten, diesen Kultgeschichten da. Ne? Irgendwie muss das so sein. Ich bin gerade mal am Gucken hier. Ich schaue mir das gerade mal an, ob ich da was finde. Ich habe das mal wieder nicht vorbereitet. Ich gucke mir das gerade mal an. Ja, ja, also hier ist das Original. Das Original hier auf YouTube. Und da hörst du es auch. Das Lied hatte ja hier nicht freigegeben, ist also kein Problem. So, und so geht das einfach weiter. So geht das jetzt einfach immer weiter und weiter. Weil 3 Minuten 37 dauert lang ist das Originalvideo und man sieht hier einfach nur eine Katze, die halt läuft dann. Ne? Halt ist schon rein. Also ich war eingeschmissen, das jeder kennt schon, ne? Hier diese Katze. Ich habe jetzt aufgehört. Da kriegt man ja Hirnschrumpfung. Ja, das ist inspirierend, aber ne? bis zum gewissen Punkt ist es inspirierend. Wie lange hast du Jan gehört, hast du gesagt? 3800 Sekunden war das, glaube ich. Ach du Elend. Und du, ja, das erklärt natürlich jetzt auch vieles, ne? Was soll das heißen? Schweigerden Mensch. Habe dich erwischt. Sag ja nichts mit gegen Miku Hatsune, sonst dreh ich durch, ja. Ja, Miku Hatsune, der braucht denn sowas schon. Okay, damit ist der Podcast jetzt beendet. Ja, und, Nee, noch nicht ganz, weil du hast was geschrieben, Fragen und Antworten zu Ice Cream Sandwich. Genau. Und zwar gibt es einen riesen Artikel, das möchte ich jetzt gar nicht alles hier, es geht auch gar nicht, bräuchte mal 2 Stunden Podcast alleine dafür. Es gibt ein umfangreiches Fragen und Antworten Ding in Englisch, ja, bei dem die ja, Entwickler und ja, Verantwortlichen bei Google eben Auskunft gegeben haben, und zwar Slashgear Auskunft gegeben haben. Das sind viele, viele Fragen, die auch die viele Benutzer haben, beantwortet worden. Ja. Zum Beispiel, ob das die Gesichtserkennung dann auch für andere Sachen eingesetzt werden kann, als nur das Handy zu entsperren. Ja. Und ob eben die Android, ob alle Android 2.3 Telefone das Ice Cream Sandwich bekommen können und so weiter und so weiter. Einiges wurden schon an anderer Stelle beantwortet, aber viel Neues, auch die Details davon kann man da auch sehen und nachlesen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Also vorlesen kann man wirklich abhaken. Ich habe mal geguckt, es wären 17 DIN A4 Druckseiten. Genau. Also das ist unwahrscheinlich umfangreich, dieses FAQ. Deswegen mache ich hier noch nicht mal den Versuch, das vorzulesen. Und ja gut, ein FAQ ist es ja nicht unbedingt, oder? Obwohl, doch eigentlich schon. Doch, wird immer eine Frage gestellt und mehrere, meistens sogar mehrere Android-Größen bei Google beantworten dann diese Fragen. Einige der wichtigsten Antworten, die da drin sind, sind zum Beispiel hopefully really soon. ja, genau. Okay. $35 Tablet. Okay. Es gibt eins. Es gibt ein $35 Tablet. Das hat neben auf der rechten Seite eine Kurbel, um Energieversorgung zu generieren, und der Bildschirm ist einfach nur Papier, was durchsichtig ist, von hinten also mit der Taschenlampe beleuchtet wird, und mit den Fingern macht man dann die Symbole. Also die Kurbel mit der Energieversorgung, die passt da nicht rein. Das wäre nämlich wirklich eine Innovation, und auch Leute könnten es benutzen, die keinen Zugang haben zum Stromnetz. Ja, also. Okay. Das wär wirklich gut. Und es werden ja auch immer mehr Geräte übrigens mit Kurbel oder Solarzellen betrieben. Ja. Jetzt lacht der Mo. Weißt du eigentlich, dass das wichtig ist für viele Entwicklungsländer, zum Beispiel ein Radio oder Lampen, die ohne Stromversorgung funktionieren, ohne Batterien und ohne Stromversorgung? IKEA verkauft zum Beispiel eine Lampe. Ich mach's jetzt mal knallhart Werbung. IKEA verkauft zum Beispiel eine Solarlampe, ja, die kann in Afrika auch benutzt werden, damit Leute zum Beispiel auch etwas machen können bei Nacht in Orten, in denen es überhaupt gar keine Stromversorgung gibt. Da gibt's keinen Strom, da kannst du nichts aufladen. Und da ist die einzige Möglichkeit, ist eine Lampe, die zum Beispiel dann sich über Tag mit Solarzelle auflädt, und dann kannst du es nachts benutzen. Rio, wenn man dir irgendeinen Begriff gibt, ja, ne, dann findest du doch immer irgendwas zu sagen. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Weil gerade das mit der Kurbel, weißt du, das fände ich richtig gut. Da hätte man zumindest keine Angst mehr, dass der Akku unterwegs leer wird. Jetzt berichte mal über dein $35 Tablet. Vielleicht kaufe ich mir ja eins. Ja, das kannst du machen. Also auf jeden Fall ist das Teil mit einem 366 MHz Prozessor ausgestattet. hat aber immerhin Froyo drauf. Ja. Hat immer ein Froyo drauf. Auf. Das ist dann so wie Wargames, ja. Guten Tag, Professor Falken. Und hat einen richtigen USB-Anschluss, ja, für Maus und Keyboard. Das kann man da dran tatsächlich anschließen. Also da hört's Lachen dann schon wieder auf einmal auf. Ich hatte auch gelacht bis zu dem Punkt. Und dann, okay, ich kann eine Maus und ein Keyboard anschließen. Hallo, das wäre ganz gut für meinen Galaxy Tab. Das kostet mich, würde mich nämlich 70 Euro ohne Tastatur, ohne Maus kosten. Die Bluetooth-Maus wird's nochmal was kosten. Also das Ganze ist ein 7-Zoll-Tablet. Mit einem tatsächlichen, richtigen Touchscreen, ja? Also kein Papier-Touchscreen. Ja, jetzt sag aber nicht, der ist auch noch kapazitiv. Du, das geht wirklich daraus nicht hervor. Ja? Ich kann es mir doch nicht vorstellen, das kostet allein das Display schon das Dreifache vom Gerät. Mhm. Ich schau mal hier, ob da noch irgendwas drinsteht beim Originalartikel von Engadget. Sekunde. Also auf jeden Fall, ich meine, man darf auch nicht zu viel erwarten für so ein $35 Tablet, das muss man ja auch mal sagen. Ja, und es wird ja sicherlich auch nicht bei uns verkauft, sondern wir reden ja hier von US-Dollar, und dann denke ich mal USA, ne? Nein, das wird nicht, in den USA verkauft, es wird in Indien verkauft. Ah, okay. Genau. Ja, gut, da findet es mit Sicherheit auch einige Abnehmer. Wir wissen ja, Indien ist ja nicht so reich. Das würde auch bei uns einige Abnehmer finden, das kann ich dir garantieren. Aber wir kriegen es natürlich nicht wahrscheinlich auf dem Markt. Mhm. Gut, egal. Auf jeden Fall, es gibt ein $35 Android-Tablet. Damit ist es der neue Tiefstpreisrekord. Weil wir hatten ja letztens mal schon eins, das hast du, glaube ich, vorgestellt gehabt, das wo richtig günstig ist. Genau. Für 160 Euro bei Weltbild. Genau, also $35, das ist bisher das günstigste. Und damit wären wir bei einem Thema, das haben wir ja schon gesagt, dass Motorola hier Apple jetzt eine gegeben hat. Ja. Genau. Eine Reinhaut. Genau. Und aber ein paar Statistiken habe ich wieder. Statistiken, her damit. Statistiken. Ich liebe Statistiken. Gut. Und zwar Statistiken, wie eigentlich die Android-Versionen verteilt sind. Uah. Oh nein. Und ich fange jetzt einfach von alt nach neu. Und du wirst es nicht glauben. Android 1.5 Cupcake hat tatsächlich noch einen Anteil von 0,9%, also fast 1%. Das ist aber nicht viel. Unglaublich. Das ist doch nicht viel. Android, ja, mich wundert es, dass überhaupt noch, also ich meine, bei der Anzahl von Geräten, die auf dem Markt sind, ist 1% schon viel. Also wir reden ja von... Ja, schon. Aber wir sind ja keine drei Handys mehr, sondern wir haben ja einen riesen Markt inzwischen. Android 1.6, also Donut, mit 1,4%. Da bist du ja auch noch ein bisschen leidiger Mitbesitzer, oder? Du hast ja, glaube ich, noch... Ich habe das G1 noch, ja. Dann Android 2.1, Eclair, mit 10,7%. Also erstaunlich viel noch. Also ich habe eigentlich gedacht, dass die meisten schon auf 2.2 wirklich abgedatet wurden. Hätte nicht gedacht, dass wir da noch auf 10,7% kommen. Und jetzt Android 2.2 mit einem extrem hohen Anteil von 40,7%. Also Froyo ist das, ne? Für die Leute, die den Namen noch nicht kennen. 2.3 bis 2.3.2 mit 0,5%. Wundert mich eigentlich auch, weil eigentlich das dachte ich auch, da ist alles aktualisiert, aber okay. Und Android 2.3.3 ist 2.3.7 mit 43,9%. Somit hat Gingerbread den größten Anteil. Dann kommen jetzt die Honeycomb-Version 3.0 mit 0,1%, 3.1 mit 0,9% und 3.2 mit 0,9%. Also die Honeycombs sind wirklich auch ganz, ganz klein. Das wird sich ändern mit Ice Cream Set. Weil die auch nur auf Tablets laufen, diese Honeycomb. Ganz genau. Meistens sind ja Handys. Aber auch, wie gesagt, Ice Cream Sandwich wird, denke ich, diese Zahlen extremst verschieben werden. Ja. Ich glaube, dass der Sprung, dass jeder versucht, mit in dieses Sandwich reinzuschlüpfen. Also auf jeden Fall, das kann man ganz klar sagen, Ice Cream Sandwich ist ein Meilenstein und ich glaube kaum, dass viele Hersteller sich erlauben können, da auf Ice Cream Sandwich zu verzichten, weil da werden die Leute danach fragen, da bin ich ganz sicher. Ja, also die Leute wollen das dann auch haben und mal sehen. Ja, dann habe ich noch eine freudige Nachricht für alle Skeptiker, die gesagt haben, ja, nachdem das Theater war mit Honeycomb, Ice Cream Sandwich kommt vielleicht gar nicht raus als Quellcode und. Also der Quellcode von Android Ice Cream Sandwich wird in den kommenden Wochen ganz offiziell veröffentlicht. Ja, genau. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt wurde ganz klar und deutlich geäußert. Das wurde auch unmittelbar nach der Vorstellung von diesem Ice Cream Sandwich schon gesagt, dass auf jeden Fall der Source Code veröffentlicht wird. Ja, und das hat man ja bei Honeycomb nicht getan, so wird vermutet, damit es eben verhindert wird, dass Honeycomb auf Telefone adaptiert wird von anderen Herstellern. Kann man durchaus irgendwo nachvollziehen, weil es war offenbar klar bei Google, dass Honeycomb nur eine Zwischenversion sein wird und nicht lange mehr auf dem Markt sein wird. Ich glaube, das haben die schon von vornherein gewusst. Also es hat hier ganz klar der Sarafa Randall heißt der, oder Randall, oder ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Das ist ein Google-Pressesprecher, der hat das ganz offiziell nochmal gesagt. Genaues Datum gibt es nicht, das heißt nur in den kommenden Wochen. Genau. Also ich denke mal, kommenden Wochen, 4, 5, 6 Wochen. Ja. Ich habe noch noch was entdeckt, weil wir jetzt wieder bei Ice Cream Sandwich sind. Und zwar offiziell, yay, ich sag nochmal, offiziell hat HTC jetzt bekannt gegeben, welche Handys von ihnen mit Ice Cream Sandwich kommen, beziehungsweise abgedatet werden. Ja. Also ja, lass mich was sagen. Sensation. Also es werden dabei sein, das HTC Sensation, das HTC Sensation XL, HTC Sensation XE, genauso wie das HTC Resound, das HTC Evo 3D und HTC Evo Design 4G, das gibt's bei uns glaube ich nicht, und das HTC Amaze 4G. Und die werden jetzt geupdatet, und zwar Beginn 2012, also im Frühjahr 2012. Du weißt ja, ich erwarte dann am 2. Januar das Update. Ja, genau. Nein, das war ein Scherz. Und es ist aber auch, wer jetzt nicht dabei war mit seinem Handy, der braucht nicht gleich jetzt loszurennen und was anderes zu kaufen. Denn es werden wohl noch andere folgen. So steht das auch hier drin. Stay tuned for more updates on device upgrades. Also, das heißt, es werden wahrscheinlich noch weitere HTCs aktualisiert werden auf Ice Cream Sandwich. Nur diejenigen, die jetzt vorgelesen wurden, das sind die, wo zuerst die Updates bekommen und wo das eben jetzt schon mal sicher ist, dass diese auch bekommen. Bei den anderen ist eben jetzt noch ein Fragezeichen drauf. So, und bei allen Zuhörern jetzt, die ein Sensation besitzen, wird jetzt eine Frage im Hirn hin und her schwappen. Ja. Und diese Frage lautet, kriege ich dann ein richtiges Ice Cream Sandwich oder kriege ich dann ein Sense Version 3. irgendwas? Mhm. Und diese Frage stelle ich mir natürlich auch, wobei hier die kurze Zeitspanne bis zur Veröffentlichung, glaube ich, aussagen könnte, dass es wohl Ice Cream Sandwich Original sein wird. Also das ist natürlich sehr weit rausgelehnt. Also, ja, aber die kurze Zeit, ich kann mir nicht vorstellen, dass die ein komplettes Sense basteln können in der kurzen Genau, Zeit. Genau, sie sagen Early 2012 und das ist und ja, das ist also wirklich kaum möglich, sag ich mal jetzt. Ja. Allerdings muss man auch sagen, es ist jetzt erstmal Anfang November. Wenn sich jetzt da die Entwickler dran hocken, könnten die es natürlich schaffen. Das heißt ja früh 2012, das kann auch Februar sein. Ja. Das kann ja schon März sein. Was du meinst. Wobei ich würde es mir wünschen, ganz ehrlich, wenn ich meine, das Sense ist ja schön, das weißt du, das hat mir ja auch gefallen. Das ist ja auch mit dem Grund, warum ich das HTC mit favorisiert hatte. Aber wenn man jetzt Ice Cream Sandwich sieht, sage ich dir ganz ehrlich, möchte ich es eigentlich nicht mehr haben. Da möchte ich wirklich Ice Cream Sandwich Original. Also zumindest, was ich gesehen habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das irgendwie verheiraten kann. Das ist irgendwie... Ich kann es nachvollziehen, was du sagst. Vor allem, es ist ja vollkommen sinnlos. Ja, Ice Cream Sandwich ist die Oberfläche. Das ist die Oberfläche. Das würde überhaupt nichts bringen. Wenn jetzt HTC Sense drauf ist, dann hat man HTC Sense. Dann hat man nichts von Ice Cream Sandwich, außer vielleicht eben die Geschwindigkeitszuwächse bei für die GPU-Unterstützung. Ja. Ansonsten sind ja die Applikationen, die eben verbessert wurden, fast alle schon mit HTC-Applikationen, wir haben das ja auch schon gesagt, ersetzt worden. Die Kamera-Applikation gibt's nicht bei HTC Sense, das ist eine eigene von HTC beispielsweise. Ja. Also da ist nichts großartig übrig davon, was man da sehen würde. Ja. Und Ice Cream Sandwich ist die Oberfläche. Das ist bei mir Ice Cream Sandwich. Das Look and Feel, das ist Ice Cream Sandwich. Ja. Also was ich mir wünschen würde, also falls irgendjemand die Sendung von HTC, irgendeiner das hört, macht es so, dass man wählen kann. Für die Leute, die halt eben absolute Fans sind von Sense, lasst denen das Sense in irgendeiner Weise und lasst mir aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte Ice Cream Sandwich Original. Also ich sag leider, das wird nicht kommen. Das ist HTC, das ist auf jeden Fall ein HTC Sense sein wird, dieses Upgrade. Auch wenn es nicht viel bringt dann, Ice Cream Sandwich. Aber ich sag da, die bringen trotzdem das mit HTC Sense, weil das denen eben ihr Geschäftsmodell ist. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann mir das nicht vorstellen. Hinten losgehen, weil wenn man natürlich, weil, sag mal, das HTC Sense ist im Moment was wirklich was präsentiert, was zeigt, ja, was Besonderes ist. Mhm. Nach Ice Cream Sandwich ist es ein Schritt nach hinten, nicht mehr nach vorne. Ja, richtig, richtig. Also da müssten sie sich schon ganz schön ins Zeug legen, jetzt was Neues zu schaffen und zu erfinden, um es wieder attraktiv zu machen. Ja, genau. Also sie verlieren damit eigentlich nur HTC-Fans. Ja, also ich meine, es ist wirklich so, was hat HTC da geplant? Könnten ja die Oberfläche auch so weit überarbeiten, ja, so dass diese Sense-Funktionen, die für die Firma offenbar wichtig ist, für HTC, da drin bleiben, aber dennoch das Look and Feel eben so ist wie bei Ice Cream Sandwich. Ja? Ein bisschen kompliziert, aber... Ja, ich weiß, was du meinst, dass einfach Widgets und Programme mit eingebettet werden in Ice Cream Sandwich. Ja, genau. Und allerdings auf gewisse, sag ich mal, Oberflächengeschichten einfach verzichtet wird. Man findet ja auch Parallelen, ja, wie zum Beispiel den Ring am Anfang und mit der Auswahl, dass man gleich eine App starten kann und. Man findet Parallelen und, also, ja. Es wird ja auch zum Beispiel möglich sein, HTC Sense, die neue Version, die haben ja alle diese Skin-Funktionen, also diese Themes, ja, wo man das Aussehen komplett verändern kann. Was spricht denn dagegen, wenn man ein Ice Cream Sandwich-Theme hat unter HTC Sense? Da würde doch eigentlich nicht viel dagegen sprechen, oder? Also ich denke, da muss man wirklich abwarten. Also es ist viel, viel, viel zu früh zu spekulieren. Mhm. Ich weiß, ich habe damit angefangen. ich habe halt die Hoffnung, dass ein Screen Sandwich, wie gesagt, in Originalform da drauf kommt. Mhm. Aber lass es uns abwarten. Mhm. Gespannt bin ich allemal. Eins steht ganz klar fest, dasselbe Dilemma wie mit Motorola wird mir hier nicht passieren, weil HTC, die machen wirklich viele und zügige Updates. Das muss man denen absolut zugestehen. Und wenn ich da an meinen Motorola denke, naja. Das war ja ein wirklich ein Trauerspiel, bis da mal Froyo drauf war. Ja. Und insofern muss man auch sagen, die tun was und die lassen sich vielleicht was einfallen, dass in beide Richtungen eine gewisse Zufriedenheit da ist. Ja, mit Motorola, das ist auch noch ein gutes Stichwort. Motorola hat ja auch angekündigt, dass die neuen Geräte alle Ice Cream Sandwich bekommen sollen. Nur die haben auch sowas ähnliches wie dieses HTC Sense, das nennt sich bei den Moto Blur. Ja, ja Blur. Genau. Blur. Blur passt ja auch. Blur. Ja. Blur. Ja, genau. Und da ist auch die Frage, was machen die? Ja, ich meine, der Kauf von Google ist ja noch nicht perfekt, aber das letzte Jahr, da wäre zum Beispiel, das wäre schon, ja, sagen wir mal, wahrscheinlicher, dass die dann sagen würden, okay, wir lassen unser Motorola, unser Motoblur jetzt sausen und wir machen jetzt nur noch die Originaloberfläche von Google drauf. Ja, also von Ice Cream Sandwich. Das wäre zum Beispiel auch eine Sache. Allerdings ist der Verkauf ja immer noch nicht perfekt. Also es ist immer noch nicht abgeschlossen, dieser Kauf. Ja. Dann lasst uns mal abwarten. Ja, genau. Und zu den Apps der Woche kommen. Genau. Fang du einmal an. Ah, ja, genau. Ich habe beim Rumstöbern diese Woche mal eine App entdeckt, wo ich mir gedacht habe, was ist denn das? Ich dachte erst, okay, ist vielleicht ein Spiel, so eine Art Tower-Play-Game oder sowas, ne? Aber habe gesehen, nö, es ist gar kein Spiel. Steht ja dabei. Hab mir das Vergnügen gemacht, hab's mir drauf gemacht und fand's richtig, ich muss einen Kraftausdruck benutzen, geil. Das ist doch kein Kraftausdruck. Ja, doch, ist schon Nö. Sehr kräftig. Nö. Okay, dann halt eben nicht, ist ja egal, streiten wir uns nicht darüber. Fakt ist, diese App heißt FlightRadar24. Ja, gibt es als kostenlose und als Pro-Version. Und man kann alle Flugzeuge sehen, die gerade, sag ich mal, im internationalen Flugverkehr unterwegs sind. Also alle größeren Maschinen wohl, werkt jetzt nicht, also nicht jede kleine, aber alle größeren Maschinen. Und kann verfolgen von wo nach wo. In der einfachen Version sieht man halt eben nur die Kennung und sieht, dass da was fliegt. Und jetzt kommt der Hammer. Ich habe auf, das wird in Google Maps, wird das angezeigt. In Google Maps sah ich einen Flieger auf dieser App. Geh raus auf den Balkon, guck nach oben und siehe da, der ist wirklich über uns weggeflogen. Ja, genau, so habe ich auch reagiert. Ich habe gedacht, boah, das ist mal geil. Ja. Es ist abgefahren. Die Pro-Version, ich habe mir jetzt noch im Moment ein paar, bin ich noch überlegen, ob ich so eine eigentlich unnötige App, ja, für mich, ob ich dafür Geld ausgebe. Was man auf jeden Fall mit der Pro-App machen kann, man kriegt noch Flugplan und Ziel angezeigt, wenn man die hat. Mhm. Und also auch bei den fliegenden Maschinen. Einfach mit dem Finger drauf, dann sieht man nicht nur die Kennung, sondern auch von wo nach wo und sieht einen kleinen Flugplan und. Mhm. Da weiß man ganz genau, ah, die da oben, die fliegen gerade nach Ägypten. Also, das ist schon faszinierend, also absolut faszinierend. Ja. Aber soll das irgendeinen Sinn erfüllen? Ich meine, also dass man jetzt dann eben sagen kann, okay, das Flugzeug, das ist wirklich beeindruckend. Aber hat es einen tieferen Sinn, diese Karten? Nee, habe ich ja gesagt, es hat keinen großen tieferen Sinn. Ja, ich meine, okay, vielleicht für uns jetzt nicht, aber gibt's da irgendwas irgendwie, kann man das gar nicht vorstellen? Aber also der Hammer ist auch bei der Pro-Version, ich habe es jetzt, wie gesagt, ich habe noch nicht die Pro-Version, die hat noch Augmented Reality. Mhm. Man muss da wohl irgendwie die Flieger dann, wenn man drauf geht, noch identifiziert bekommen. Mhm. Der Hammer, ne? Also, nein, was heißt ein tiefer? Also hier über Speyer ist gerade eine DLH 54K von Lufthansa, okay. Man sieht es tatsächlich offenbar in Echtzeit. Ja. Ja. Weil die manchmal bewegen sich ein bisschen, hier. Wenn die Datenverbindung Ja. manchmal bleibt dann ein bisschen stehen und macht dann ganz schnell einen Flug. Ja. Aber gut, das Die bewegen trotzdem ist sich das Hammer. tatsächlich hier, ja, vorwärts. Und ist ja fantastisch irgendwie. Das sind Beeindruckend auf jeden Daten, die werden Fall. abgegriffen von irgendwelchen Radarstationen von Flughäfen. Ja, ich Also, guck mal, Frankfurt, Oberhammer. da muss ja einiges los sein, oder? In Frankfurt, Ja. ja. Wie gesagt, nicht alle Maschinen, es sind wirklich nur die ganz großen internationalen Flüge, die da gezeigt werden. Da siehst du nicht jedes Cessna, also das klappt dann halt doch nicht. Fakt ist, du kannst auch auf die Webseite gehen. Auf der Webseite selbst kannst du auch alles sehen. Da brauchst du also keine Pro-Version zu kaufen. Da kannst du die komplette Deutschlandkarte dir angucken oder weltweit oder wo du willst. Und siehst du die Flieger, wie sie da durch die Gegend wuseln. Anderes Wort fällt man da nicht ein. Also ich war erstaunt und ich finde es richtig geil. Also die App ist noch drauf bei mir. Und ich bin, ja, bin mir noch nicht ganz so sicher, ob ich das Geld jetzt wirklich für eine eigentlich für mich unnötige App ausgebe. Aber manche Dinge sollen halt einfach auch nur Spaß machen. Also es ist schon interessant, ja. Also ich muss sagen, schön. Gute Idee. Ich habe gar nicht gewusst, dass es das überhaupt geht. Ich Ich auch weiß nicht. nicht, wo die Daten her bekommen. Aber ich denke mal, dass die über die irgendwie gibt es ja Flugüberwachung. Immer auf die Webseite. Auf der Webseite steht das, wie das funktioniert. Ah, okay. Das wäre eine Idee. Naja, also hier hoch greifen die Daten von den Radars ab. Anscheinend gibt es für die Radars öffentliche, also gibt es irgendwelche Zugänge, wo man die Daten abgreifen kann. Ah, okay. Also nicht, vielleicht nicht ganz öffentlich, aber wo relativ Also wo die einfach zugreifen drauf dürfen drauf, zugegriffen ja. werden kann, ja. Cool. Gut, Also ich werden finde es wir. klasse, mir macht's Spaß, das Ding. Und wie gesagt, ich bin sogar am Überlegen, wenn ich die Pro-Version kaufe, einfach mal, um jemand zu sagen, guck mal, der Flieger da oben, der fliegt gerade mit. Guck mal Dann da, die fliegen nach Mallorca. auf der Webseite übrigens kann man auch eine Planes-Liste aufrufen. Also wo man nicht der Karte sieht, sondern aufgelistet wirklich mit Call von Callsign, ja? Alle Flugzeuge mit Typen, was für Registrierung, sogar die Squawk-Kennnummer, wenn dir das was sagt. Nein. Ja, die Squawk-Kennnummer, die kriegst du jeder internationale Flug bekommt für den Flug eine eindeutige Kennnummer, die beim Ach Funkverkehr so. verwendet wird. Okay. Und diese Squawk-Nummer steht auch drin. Okay. Das hat mich übrigens ein bisschen gewundert, weil damit könnte man nämlich auch einen Flieger, naja. Gut. Auf jeden Fall ist das eine interessante App, die kann man auf jeden Fall. Ich habe die gerade eben runtergeladen, habe die mal anguckt, das ist wirklich schön, ja. Gefällt mir. Lustig. Witzig, ne? Meine ist auch ganz nützlich, wenn man Geocacher ist. Ja, ich habe ja mal so das Programm GC-Tools drauf gehabt. Das waren so 5, 6 Tools, ja, die man braucht. Aber ich habe jetzt tatsächlich eine entdeckt, das nennt sich GCC, Geocache Calculator. Und also ich muss sagen, der Hammer, was die an Funktionen drin haben. Also alle möglichen Codes, alphanumerischen Kombinationen, Konverter für ASCII-Dateien, Tables, Base-Encoders, Base 16, 32, 64, 85 und ist kein Kraftausdruck, der Code heißt so, Brainfuck. Ja, ja, Entschuldigung. ja. Und auch Okay. solche so Farbencodes und so weiter, ja, kann man damit umrechnen. Also zum Beispiel CMY, CMYK, Hex, HSV, RGB, JUV und so weiter und so weiter. Koordinatenumrechner gibt es da drin, die Summen, die Quersummen in allen nur erdenklichen Weisen, ja, sogar die Produkte der Zahlen kann man erkennen. Also man ist damit gerüstet auf jeden Fall für eine ganze Menge an Codes, die in einem Cache oder beim Geocachen vorkommen, wenn man da ein Listing sieht und dann kriegt man auf einmal hier einen Code und dann was ist denn das? Und dann ist es vielleicht ein Enigma-Code. Dann gibt man diesen Enigma-Code ein und dieser Enigma ist da drin mit 58 Rotoren und dann wird es entschlüsselt. Ja, also es ist unverzichtbar für einen Geocacher, der spontan unterwegs ist und eben diese Lösungen dort macht. Übrigens, gibt es dort auch Hash-Generatoren, also zum Beispiel für Leute, auch wenn Geocaching jetzt uninteressant ist, könnten da etliche Codes und Zahlenspielereien drin sein, die nützlich sind. Zum Beispiel kann man hiermit auch Hashes berechnen. MT5 beispielsweise, der RIPE-MD160, RIPE-MD128, SHA, Whirlpool und so weiter. Alle möglichen Hash-Arten kann man da mit berechnen. Auch diese ROT-Verfahren, aber das habe ich glaube ich schon gesagt. Geht da und Morse-Codes und numerische Systeme und das kann man gar nicht alles aufzählen. Hier ist nur Bruchteil von dem, was geht. Das Ganze hat aber auch dann 4 Megabyte Download. Wow. Also das ist schon für so eine Art von App ist das viel. Ja, genau, auf jeden Fall. Und dennoch ist das eine lohnende Anschaffung, wenn man eben viel mit Codes zu tun hat oder eben Geocacher ist. Ja. Übrigens auch Pi ist interessant, diese Pi-Funktion, nämlich bis zur der 1.000.000. Stelle kann man die Pi-Zahl nachvollziehen. Das ist auch wichtig, weil zum Beispiel könnten Codes abgefragt werden, zum Beispiel die für die Koordinate die Stelle 123.000 bis 123.003. Ja, und das ist dann eben diese Code, diese Zahlenkolonne ist dann eben der Code, den man braucht, um weiterzukommen für die nächste Station beispielsweise bei Multicaches. Ja. Und dann kann man hier damit nachgucken, ne, was eben dann diese Position ist. Ja. Interessant ist hier auch eine Funktion, die zukommt. Das habe ich noch gar nicht probiert, weil es ist einfach so viel. Ja, Geohash. Hast ja, du nicht probiert? Nein. Geohashing ist eigentlich was anderes. Aber ich befürchte, die meinen damit was anderes. Ja, die meinen damit bestimmt ein Hashcode aus einer Geolocation. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber das, wie gesagt, muss man gucken. Also irre. Für jeden Cacher und Code-Freak auf jeden Fall. Die Empfehlung ist kostenlos, die App in der Vollversion. Wer allerdings den Entwickler unterstützen will, der kann für 3,49 Euro auch die Spendenversion holen, die aber in keinster Weise sich unterscheidet von der kostenlosen Version. Also reine Spende. Ja. Dann sind wir ja für heute durch. Ja, durch sind wir auf jeden Fall, ja. Ja, durch den Wind, ja. Oh Mann, hallo, was ist denn hier los jetzt da? So. Was hast du für ein Problem? Ich weiß nicht, ich nicht, mein Tablet. Ach so. So. Ich hätte jetzt gesagt, kauf dir ein vernünftiges Tablet, so nein. $39. Nein, eins wollte ich noch loswerden, das hätte ich jetzt fast vergessen, ja. Jetzt haben wir natürlich schon die Apps da wohl gewartet, aber ich wollte dir unbedingt noch erzählen, und den Hörern. Ich habe mir heute das Galaxy Note angeguckt. Ich hatte es heute in der Hand gehabt und konnte damit ein bisschen was tüfteln. Ja. Also, ich kann es nur eins sagen. Das Galaxy Note ist meiner Meinung nach ein Tablet. Ich habe das Teil in der Hand gehabt. Das ist zu groß. Also, du kennst mich ja, mir kann eigentlich ein Telefon kaum zu groß sein. Ich mag, je größer das Display, desto besser. Ja. Aber dieses Galaxy Note, das ist ein Tablet. Das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass ich das an einem Gürtel trage. Das ist unmöglich. Ja, es geht. Oder wenn du damit telefonierst, das ist fast so breit wie das Galaxy Tab. Ja, das geht einfach nicht. Ja, das ist unmöglich. Das kann doch so breit nicht sein, oder? Das ist unmöglich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ausmacht. 5,3 Zoll Display hat es ja. Ja. Und das ist riesengroß im Vergleich zu allen Handys, die es gibt. Ja. Also ich stufe das auf jeden Fall als kleines Tablet ein. Ja. Und ich kann mir da nicht vorstellen, dass ich das als Telefon benutze. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich habe eigentlich keine Probleme mit großen Telefonen. Ja. Aber das ist zu heftig. Das ist wirklich zu heftig. Ich wollte es mir ja eigentlich kaufen. Ja. Aber das ist zu arg. Und für ein weiteres Tablet habe ich einfach keine Verwendung. Also ich kann mir vorstellen, dass es als E-Book-Reader zum Beispiel perfekt ist oder für jemanden, der noch kein Tablet hat. Ja, und da eben dringend was braucht. Oder vielleicht für Businessmenschen, die das trotzdem gern kombinieren wollen, ein Telefon mit Bluetooth-Headset und ein Tablet, damit sie nicht so viele Geräte mit sich rumschleppen müssen. Ach, das kann ich mir vorstellen. Aber ich habe dafür keine Verwendung, muss ich ganz ehrlich sagen. Für das immer mitzunehmen, ist mir es einfach zu groß. Dafür habe ich ein Handy schon, wo ich immer dabei habe. Und ehrlich gesagt, die Tablets, ja, die liegen bei mir, das Tablet liegt bei mir eh fast immer nur rum. Und ja, ich nutze es eigentlich nur zum Lesen. Ja, das ist es. Ah, na, das wollte ich noch gesagt haben. So, Abspann. Ja. Outro. Ja. Ich habe noch nicht zu Abend gegessen, ich habe Hunger. Ja, das ist dein Problem, das interessiert mich nicht. Okay, dann gehe ich einfach raus. Tschüss. Ja, tschüss. Okay, also Leute, das war's dann mit dem Uncast. Und ja, der Mo ist jetzt schon weg, wie ich sehe. Ja, also gut, kein Problem. Dann sag ich mal, macht's gut, haltet die Ohren steif. Und ihr könnt uns erreichen, uncast.netcast.com. Und die Seite mit den Kommentaren könnt ihr finden unter uncast.netcast.com. Immer die Mehrzahl beachten. Twitter sind wir @androidcast und Facebook uncastpage. Und ja, dann sage ich einfach mal tschüss. Und der Mo ist sowieso schon weg. Bis dann. Ciao. Yeah.